Vielleicht bin ich in der steinernen Nische vor den Flammen sicher. Oh nein! Kacke! Die Flammen kommen immer näher. Das wird nichts. Ich muss einen anderen Weg finden. Das war nicht der richtige Weg. Ziehe einen Punkt von deinem Punktestand ab und probiere es nochmal. Beeil dich, die Zeit drängt. Wohin möchtest du fliehen? Um zum Fenster zu laufen, wähle Track 13. Wenn du zum Ausgang fliehen willst, wähle Track 15. Wähle jetzt den gewünschten Track.